Wenn zwei Menschen sich lieben und einig sind, dass sie jede Umgebung genießen, ja, dann suchen sie Platz, wo sie einig sind, wo kein Onkel spaziert, kein Tant spioniert, wo kein Wirtshaus steht, wo kein Wachter geht, wo sie höchstens eich Katzel sieht, wo sich gleich jede Wolke am Himmel verzieht, kurz und gut ein Naturschutzgebiet. Ich kenn ein kleines Wegerl im Hellenental, das ist für alte Ehelare viel zu schmal. Die Jungen aber müssen einzeln gehen. Und das ist schön, und das ist schön. Das Gras, das dort wächst, macht keine grünen Fleck. Beim ersten Busserl schauen sogar die Bäume weg und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl. Am lieben kleinen Wegerl im Hellenental. Macht keine grünen Fleck. Beim ersten Busserl schauen sogar die Bäume weg und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl. Am lieben kleinen Wegerl im Hellenental. Bei Baden, bei Wien. Und nächsten Sonntag gehen wir zwei durch.